vor Gericht. Abstieg der Halunken beobachtet? An einem Seil? Sie könnten noch dort sein. Aber nein, Sie werden längst über alle Berge sein. Nein, nein, sie sind noch dort. Denn ohne Seil können sie nicht herauf. Und das habe ich hochgezogen. Tarzan ging zu Detlef Egge, der bei seinen Eltern in einer prunkvollen Villa wohnte. Zum Haus gehörte eine Schlucht.